möchte so furchtbar gern ein Pin-Up-Girl werden, wenn ich nur wüsste, wo man so etwas studiert. Gibt es kein Institut, wo man mir sagen tut, wie man es macht, dass man ein Pin-Up-Girl wird? Es muss doch Bücher geben über dieses Thema, bitte sehr. Das ist ja klar. Wo hätten sonst die anderen Pin-Up-Girls her? Ich möchte so furchtbar gern ein Pin-Up-Girl werden, wenn ich nur wüsste, was ein Pin-Up-Girl ist. Vor ein paar Tagen habe ich erfahren, wie schlecht die Männer sind. Meine Mutter sagt, wenn's das nicht waren, war ich kein lediges Kind. Der Franzl, den ich so geschätzt, der hat mich insultiert. Was konnte ich tun als schwaches Weib? Ich hab ihm eine geschmiert. Die Resi hat's grad müssen hören, meine größte Gegnerin. Wie er mir höhnisch sagt, dass ich kein Pin-Up-Girl bin. Die hat so spöttisch aufgelacht, das traf mich in das Herz. Jetzt spinne ich Intriguen und denk in meinem Schmerz. Ich möchte so furchtbar gern ein Pin-Up-Girl werden. Nur weiß ich nicht, ist da eine Schwierigkeit dabei? Kann das a jede sein? Braucht man Gewerbeschein? Dass man sie ausüben darf, die Pin-Up-Girlerei. Ich hab im Lexikon schon nachgeschaut, das sind auch nur solche Tricks. Die schreiben Seiten über Pinzgauer, von Pin-Up-Girls nix. Wie kann man sowas werden, wenn's einem's nicht erklären und man nicht liest, was ein Pin-Up-Girl ist? Auf einmal aber hab ich's gesehen, a Zeitung hat's gebracht. Ein Pin-Up-Girl, wie es sitzt auf einem Stein und lacht. Die hat außer dem Lachen nur am Badeanzug dran. Wenn den am Motten frisst, hat's nachher noch einen leeren Magen. Jetzt weiß ich, was ein Pin-Up ist, das kann so schwer nicht sein. Man zieht einen Badeanzug an und setzt sich auf einen Stein. Im Sommer, da werde ich's probieren, da können Sie mich sehen. Ist auch mein Bad-Trikot nicht neu, zum Praktizieren wird's gehen. Ich möchte so furchtbar gern ein Pin-Up-Girl werden. Ich sehe den Franzl schon im Staube knien vor mir. Ich setz mein Lächeln auf, der wird ganz narrisch drauf und schreit, erhöre mich, sonst schwör ich eines dir. Ich werfe mich vor den 3-Uhr-Zug, doch ich sag, mein Herr, genug, lassen Sie mich das überlegen, um 4 geht ja noch ein Zug, so räch ich mein Geschlecht. Und sehen Sie, darum möcht ich furchtbar gern so ein Pin-Up-Girl werden.